Good morning, friends all over the world. Guten Morgen, Freunde auf der ganzen Welt. I say all over the world because they are from all over the world. Ich sage auf der ganzen Welt, denn so ist es auch. You know, sometimes I get a message from Colombia, people saying, thank you for your Telegram devotional. Manchmal erhalte ich aus Kolumbien eine Nachricht. Danke für deine Telegram-Andacht. I found out that people translate it into Spanish. Ich fand heraus, dass Leute sie ins Spanische übersetzen. I got a message from Lebanon, somebody there listening to it. Ich erhielt eine Nachricht aus dem Libanon, dass jemand sie auch dort anhört. From Nepal. Aus Nepal. All many different countries in Europe. Aus vielen Ländern Europas. Somebody sent me a message from Venezuela. Jemand aus Venezuela schrieb mir. So people all over the world, good morning. Also, Leute auf der ganzen Welt, guten Morgen. Look what he says in verse 21 of 1 Corinthians 14. Schau, was in Vers 21 von 1. Korinther 14 steht. For it stands written in the law, I will bring my message to this people with strange tongues and foreign lips, yet even then they still will not listen to me, says the Lord. Denn im Gesetz steht geschrieben, ich werde diesem Volk meine Botschaft mit fremdartigen Sprachen und fremden Lippen bringen, doch selbst dann werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. And then he continues, so then tongues are not a sign for believers, but a miracle for unbelievers. Dann fährt er fort, Sprachenrede ist also kein Zeichen für Gläubige, sondern ein Wunder für Ungläubige. Prophecy on the other hand is not for unbelievers, but a miracle sign for believers. Prophetie ist hingegen nicht für Ungläubige, sondern ein Wunderzeichen für Gläubige. So look, I believe he's saying this. Also schau, ich glaube, er sagt Folgendes. That the, when they spoke in tongues in the Acts of the Apostle, it was a sign to the unbelievers. Als sie in der Apostelgeschichte in Sprachen redeten, war das ein Zeichen für die Ungläubigen. So suddenly they all heard them speaking in strange tongues, in their own tongues, praising the Lord. It was a sign to them. Plötzlich hörten sie sie in fremden Sprachen, ihren eigenen Sprachen, Gott loben. Das war ein Zeichen für sie. It was a miracle because people were speaking the language they never learned. Das war ein Wunder, denn Leute redeten in einer Sprache, die sie nie gelernt hatten. And 3,000 people got saved, and it all started with that sign. Und 3,000 Menschen wurden gerettet und alles begann mit diesem Zeichen. And now he's saying that prophecy is not for the unbelievers, but it's a miracle sign for the believers. Und dann sagt er, dass Prophetie nicht für die Ungläubigen ist, sondern ein Wunderzeichen für die Gläubigen. Does it mean that God cannot use a prophetic word for unbelievers? Heißt das, dass Gott ein prophetisches Wort nicht bei Ungläubigen gebrauchen kann? No, God can do whatever he wants. Nein, Gott kann tun, was immer er will. But generally, the prophetic word is for the church. Aber im Allgemeinen sind prophetische Worte für die Gemeinde. That's what the whole teaching of Paul on the spiritual gifts is. It's to edify the church. Darum geht es bei der ganzen Lehre von Paulus über die Geistesgaben. Sie dienen zur Erbauung der Gemeinde. So, think with me. Überlegen wir mal. Think with me if the gifts are used in the way that God wants them to be used. Ob die Gaben so gebraucht werden, wie Gott es möchte. Think with me that every time Christians go together to a meeting. Denk mal, immer wenn Christen zusammenkommen und sich treffen. They don't go there because they think about themselves and their little blessing. Würden sie nicht an sich selbst und ihren Nutzen denken? But they go there because they honestly and truthfully want to edify the other members of the body. Sondern sie würden hingehen, weil sie aufrichtig und ehrlich die anderen Glieder des Leibes erbauen wollen. What's going to happen? Was würde passieren? The entire church will be built up and edified. Die gesamte Gemeinde würde gestärkt. And then they can also now reach the world much better. Und dann könnten sie die Welt auch viel besser erreichen. If there is a body that has been edified because the gifts are constantly manifesting among them. Wenn es einen Leib gibt, der erbaut ist, weil die Gaben ständig darin wirken. It's a body full of life and full of the power of the Holy Spirit. Dann ist es ein Leib voll Leben und voll der Kraft des Heiligen Geistes. So, what do we need to do? Was müssen wir also tun? We need to constantly seek all the possible ways how we can edify the body of Jesus Christ. Wir müssen beständig nach allen Möglichkeiten suchen, wie wir den Leib Jesu Christi erbauen können. Now, this is a sign that God cares for us, God loves us, God is with us. Das ist ein Zeichen dafür, dass Gott uns liebt, sich um uns kümmert und bei uns ist. You know, we've seen it so many times in a meeting. Wir haben das so oft in einer Veranstaltung gesehen. But God releases a prophetic word and the whole church is just so deeply impacted and edified. Wenn Gott ein prophetisches Wort schenkt und die ganze Gemeinde so tief berührt und auferbaut ist. That now the church becomes full of vibrant life of God. Dass sie nun voll von Gottes pulsierendem Leben wird. Now the church can express the life of Jesus much more in the day-to-day life. Jetzt kann die Gemeinde im täglichen Leben Jesus viel mehr widerspiegeln. Now he's talking in verse 23 about what happens when the church comes together. In Vers 23 spricht nun davon, was passiert, wenn die Gemeinde zusammenkommt. If the entire church comes together and everyone is speaking in tongues, won't the visitors say that you've lost your minds? Wenn die ganze Gemeinde zusammenkommt und jeder spricht in Sprachen, werden Besucher dann nicht sagen, dass ihr den Verstand verloren habt? Of course they will. Natürlich werden sie das. You know, so here is what he's in simple words trying to tell us. Einfach ausgedrückt versucht uns Folgendes zu sagen. When you come together and everybody's blubbering something away that nobody understands, they say, these people are crazy. Wenn ihr zusammenkommt und jeder wie das Zeug redet, das keiner versteht, dann wird man euch für verrückt halten. But he continues, but if everyone is prophesying an unbeliever or one without the gift enters your meeting, he will be convicted by all that he hears and he will be called to account. Er fährt fort. Wenn aber jeder prophetisch redet und ein Ungläubiger oder einer, der die Gabe nicht hat, kommt in eure Versammlung, wird er durch alles, was er hört, überführt und zur Rechenschaft gezogen werden. And then he says, dann sagt er, for the intimate secrets of his heart will be brought to light. Denn die intimsten Geheimnisse seines Herzens werden ans Licht gebracht werden. He will be mystified and fall face down in worship and say, God is truly among us. Er wird verblüfft sein und in Anbetung auf sein Angesicht fallen und sagen, Gott ist wirklich unter euch. Tomorrow I'm going to tell you a story where I've experienced something just like that. Morgen erzähle ich dir eine Geschichte, in der ich genau so etwas erlebte. It was an unbeliever that walked in the meeting and he was so convicted by the prophetic word. Wo ein Ungläubiger in eine Veranstaltung kam und von einem prophetischen Wort überführt wurde. I will see you tomorrow. Bis morgen.